Es ist 6:03. Das Wetter, es ist wechselnd bewölkt, aber es bleibt trocken. Das Thermometer klettert heute auf Werte zwischen 16 und 19 Grad bei schwachem Wind aus West. Morgen wird es stärker bewölkt sein bei gleichen Temperaturen. Es kann zu schauerartigen Niederschlägen kommen und die weiteren Aussichten immer noch zu kühl. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Keine Meldungen über Verkehrsstörungen. Wir wünschen gute Fahrt. Guten Morgen, Deutschland. Pretenders und Don't Get Me Wrong, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist 6:07. Hier ist Guten Morgen Deutschland, ich bin Stefan Ofirowski und Daniel Quinn, das ist ein Schriftsteller in den USA, hat einen Literaturpreis bekommen, und zwar den Turner Tomorrow Award. 875.000 Mark hat er gekriegt und nur, weil er sich mit einem Affen unterhalten hat, also literarisch gesehen halt, ne? Tja, und? Wo ist jetzt der Bus von der Geschichte? Ja, ich finde das ungerecht. Das Was? Ist nämlich die Geschichte daran. Ich finde das ungerecht, weil ich unterhalte mich auch jeden Morgen mit dir und mir gibt keiner Kohle dafür. So sieht's nämlich aus. Bäh. Thank you. TVB und Because I Love You um 10 Minuten nach 6. Und da wir doch etwas wacher werden wollen, spielen wir jetzt Martha and the Vandellas und Heatwave. Die Heatwave, auf die Hitzewelle warten wir leider immer noch vergebens. Auch heute wird es also nichts mit der Hitzewelle. Auch heute wird das Wetter nicht so, wie wir es erwarten. Von 16 bis 19 Grad ungefähr Temperaturen. Naja, geht so, ne? Guten Morgen, Deutschland! Lass mich jetzt in Ruhe und ruf mich nicht mehr an. Ich hab keine Zeit, nicht gestern und nicht heute, nicht morgen und nicht irgendwann. Mach dir endlich klar, es ist nicht mehr, es war. Du musst das kapieren, eins wird nicht passieren. Mich kriegst du nicht zurück. Zieh doch einfach los, das Angebot ist groß. Reparieren, ist es einmal in zwei, dann ist alles vorbei. Ein Herz kann man nicht reparieren, niemand weiß, wie das geht, es ist meistens zu spät. Ein Herz kann man nicht reparieren, da hilft keine Kur, da rinnen Tränen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren, alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Verkehr will ich mit dir nicht mehr. kann man nicht reparieren. Niemand weiß, wie das geht, es ist meistens zu spät. Ein Herz kann man nicht reparieren, da hilft keine Kur, da rennen Tränen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren, alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Kann man reparieren, ich weiß, wie das geht, es ist niemals zu spät. Ein Herz, das kann man reparieren, ich kenne deine Kur, da hilft Küssen nur. Ein Herz, das kann man reparieren, ist doch gar nicht schwer, und ein Arzt braucht man nicht mehr. Nein, Schatz, ich will dich nicht verlassen. Kopf hoch, Kleines, ich denke an dich. Ich fühle mich so allein. Warum? Du hast doch einen zuverlässigen Begleiter. Schau in dieses Sparbuch, Kleines. Mit einem Postbank-Sparbuch bekommst du in fast ganz Europa Bargeld. Gebührenfrei. Und zu Superkursen. Oh, Schatz, wie lieb von dir. Das blaue Sparbuch von der Postbank. Das einzige mit Auslandsbonus. Postbank, die clevere Alternative. 20 nach 6 mittlerweile. Mike, hast du Lust zu einer Runde Trivial Pursuit? Oh ja. Also, Erdkunde, wo steht der Invalidendom? Tut mir, nee, kann ich jetzt nicht dienen. Aha, Paris. So. Also, nächste Frage aus dem Bereich Unterhaltung. Welcher Schauspieler wird von Ornella Muti umworben in dem Film Der gezähmte Widerspenstige? Das ist der Adriano Celentano. Ja, da kennt er sich aus mit der Unterhaltung, aber wichtige Sachen kennst du nicht. Zum Beispiel, welchen Sport verschrieb sich Bernard Hinault? Welchem, als lebe der Dativ? Formel 1 fahren? Ach mein Gott, also Radsport. Ach, der war ein Trivial Pursuit Spiel können wir heute Morgen gewinnen in Guten Morgen Deutschland um 10 vor 7. Ich hoffe, Sie freuen sich drauf. 6.23 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland. Noch zwei Platten bis RTL aktuell. Zwei Hits, einmal Reinhard Fenrich und Es lebe der Spott. Und das hier ist Marcone, Walking in Memphis. I put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. The river glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood. And they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking in Memphis. Was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking off a beam, walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Söhn allein, ich sitz da da bis in der Früh und schaut beim Boxen zu. Weil wenn sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot. Genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Sport. Er ist gesund und macht uns fort. den Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen, gibt's eine Massenschlägerei. Er ist immer live dabei, weil mit sein Color TV sieht er alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihn ein bisschen müd, weil er ist abgebrüht. Wenn ihm dabei irgendwas erregt, dann nur, wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h entlockt ihm ein erfreutes Hoppala und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt das so richtig der Kaffee. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Ski befreit und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Es wirkt ja jede Sportart mit der Zeit ein bisschen öd, wenn es an Härte füllt. Autorennen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da und hofft auf einen gescheiten Buserat, weil durch einen spektakulären Crash wird ein Grand Prix erst richtig fresh. Weil ein flammendes Inferno schaut man immer wieder gerne. Heiterkeit auf der Tribüne, das ist halt am Sport das Schöne. RTL aktuell das Wetter. Um 6:30. Die vergangene Nacht war sehr kühl. Vereinzelt sank die Temperatur auf 1 Grad. Heute ist es wechselnd bewölkt, bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad, bei schwachem Wind aus Westen. Morgen wird es stark bewölkt bis bedeckt sein. Es besteht erhöhte Niederschlagsgefahr und die weiteren Aussichten, es bleibt zu kühl. Und die Wetterwerte von heute früh: Luxemburg 3, Düsseldorf 6, Köln, Trier und Saarbrücken 2 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, Saarland und Rheinland-Pfalz keine Verkehrsstörungen. Wir wünschen gute Fahrt und nun die Schlagzeilen. Haushaltsberatungen. Der Bundestag spricht heute über die Finanzpolitik. Die SPD will die von der Koalition beschlossenen Steuererhöhungen angreifen. Attacke. Israel hat in der Nacht erneut Palästinenserstellungen im Libanon angegriffen. Es war die dritte Offensive binnen 48 Stunden. Visite. Kreml-Chef Michail Gorbatschow besucht heute Oslo. Er hält nachträglich seine Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises. Mehr dazu und Ausführliches vom Sport in unseren Themen um 7. Das war RTL aktuell, 6.32 Uhr. RTL. We'll be right back. Hier ist Ihre private Uhrzeit, 6 Uhr und 36. Bleibt dran, wie die Blade. There I will sing to you my Longfellow Serenade. Weave your web of rhyme upon our summer night. RTL, guten Morgen, Deutschland. Platz, Pluto! Das war das Einzige, was hilft, liebe Widder. Das. Es ist 6:45 und nach dieser Platte stelle ich Ihnen eine Frage aus dem Spiel Trivial Pursuit. Und wenn Sie die beantworten können, dann können Sie das Spiel gewinnen bei uns. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. When I say that something. Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand. When I say that something, I want to hold your hand. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. RTL, guten Morgen, Deutschland. Es ist rund, es hat viele, viele Käseäckchen für die Schlausten und es hat so kleine Schiffchen, mit denen man rumfahren kann. Und es hat im Gegensatz zu Mike Schneiders Gehirn jede Menge Wissensgebiete, zum Beispiel Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, kurze Literatur, Wissenschaft und Technik, Sport und Verschiedenes oder Sport und Vergnügen, wie Sie immer wollen. Und es heißt Trivial Pursuit und kommt von Parker. Und das bedeutet Qualität. Es ist ein super Spiel, das Sie jetzt gewinnen können in Guten Morgen Deutschland, wenn Sie mir diese Frage aus dem Trivial Pursuit beantworten können. Es kommt aus dem Bereich Sport, genauer gesagt Eiskunstlaufen. Wie heißt der von rückwärts einwärts nach rückwärts auswärts mit Wechsel des Sprung- und Standbeins ausgeführte Drehsprung? Ha! Okay, ich mache mir Feinde heute Morgen. Also nochmal, wie heißt der von rückwärts einwärts nach rückwärts auswärts mit Wechsel des Sprung- und Standbeins ausgeführte Drehsprung? Da ist doch ganz einfach, das ist der... Na, das brauche ich jetzt von Ihnen. 00352 1331. Oh! Es weiß keiner. Naja gut, also 8.51 Uhr, ne? Wie heißt es denn jetzt? Wie heißt der von rückwärts, einwärts nach rückwärts, auswärts mit Wechsel des Sprung- und Standbeins ausgeführte Drehsprung? Also wir wissen es immer noch nicht. Im Hintergrund wird fleißig telefoniert. Es ist nicht der Rittberger und es ist auch nicht der Axel oder sonst irgendwas. Er klingt schon etwas ausgefallener. So ähnlich wie so eine Drehung in der Luft. Die würde Salto heißen. Aber das suchen wir nicht. Wir suchen den anderen. Wir suchen den von rückwärts, einwärts nach rückwärts, auswärts mit Wechsel des Sprung- und Standbeins ausgeführten Drehsprung. 00352 1331. 11. Die Formel für Leistung. 6.54 Uhr am Telefon ist der Claude Huss. Guten Morgen, Claude. Hallo. Also Claude, ich hatte gefragt, ich gebe es zu, es war sehr kompliziert. Wie heißt der von rückwärts einwärts nach rückwärts auswärts mit Wechsel des Stand- und Sprungbeins ausgeführte Drehsprung? Wie heißt er denn? Salto. Ja, also Salcho, ne? Ja, ja. Ja, ja. Gut, so haben wir es. Wir haben wirklich unglaublich lange gesucht nach der richtigen Lösung, aber Sie haben es vielleicht gewusst. Sind Sie Fachmann? Gucken Sie viel Eiskunstlaufen und sowas, Claude? Oh, manchmal schon, ja. Mhm. Und Sie werden also nicht nur Eiskunstlaufen gucken können, sondern auch demnächst Trivial Pursuit spielen können. Sie kennen, gute Idee. Sie kennen das Spiel, ja? Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit der neuesten Ausgabe. Ja, mit der Genius, Dank. Mit der Genius 2 Edition. Ja? Ja, vielen Dank. Spielen Sie schön. Tolles Spiel von Parker und einen schönen Tag noch. Ja, danke. Tschüss, tschüss, Claude. Tschüss. Also, der Salcho war es. Naja, bisschen kompliziert, gebe ich zu, am frühen Morgen. Ne? Das nächste Spiel spielen wir in der nächsten Stunde von Guten Morgen Deutschland zwischen die 7 und 8, den RTL-Jackpot. Das Wetter, es ist wechselnd bewölkt, aber es bleibt trocken. Das Thermometer klettert heute auf Werte zwischen 16 und 19 Grad bei schwachem Wind aus West. Morgen wird es dann stärker bewölkt sein bei gleichen Temperaturen. Es kann zu schauerartigen Niederschlägen kommen und die weiteren Aussichten immer noch zu kühl. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen A4 von Aachen Richtung Olpe zwischen Kreuz Kerpen und Kreuz Köln-West 2 Kilometer Stau durch hohes Verkehrsaufkommen. Guten Morgen Deutschland! Deep inside, frightened of this thing that I've become. Toto und Afrika. In Afrika wäre ich auch ganz gerne. Da ist es nämlich wärmer als hier heute. Heute wird es wieder nichts mit dem Wetter werden. Hier ist die zweite Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland. Ich bin Stefan Ofirowski. Diese Jungs hier heißen Rembrandts. Titel Just the Way It Is. Baby um 10 nach 7. Und 17 RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski und dem RTL Jackpot. Gewinnen Sie bis zu 100 Mark in bar an unserer Radioslotmaschine. Rufen Sie jetzt an und seien Sie der 10. Anrufer und dann wird gezockt und zwar hier gnadenlos. Ich spiele Ihnen Geldbeträge vor, Sie sagen irgendwann Stopp, der nächste Geldbetrag gehört Ihnen bis zu 100 Mark in bar. Jetzt anrufen 00352 13 31. 20 nach 7, I'll be your baby tonight. Und wer mein Spielpartner im Jackpot sein wird, das erfahren wir nach der Werbung. Theresa Orlowski. Den Renault 21 Nevada zum Beispiel. Und so kriegen Sie Ihren Traumwagen zu Traumkonditionen. Und was soll mein Schätzchen dabei tun? Oh, hi. Renault-Partner haben Autos zum Leben. Autos zum Leben von Renault. 7.23 Uhr. Damit sind wir beim Jackpot. Wir öffnen die Slotmaschinen. Einen schönen guten Morgen, Silvia Augustino. Ja, hallo. Silvia, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ja, das hoffe ich. Bist du fit für unser Spielchen am Morgen? Ja. Und du kennst es auch? Ja, kenne ich auch. Okay, hier sind deine Zahlen, Silvia. Ja. 46 Mark. 87 Mark. 17 Mark. Stopp. So, und der nächste Geldbetrag ist für Silvia Augustino. Achtung. 80 Mark. Wow, toll. Ist doch nicht schlecht, 80 Mark einfach so mal eben nach Hause zu nehmen, ne? Ja, ist schon schön, ja. Gut, Silvia, also fast rangekommen an die 100. 20 fehlen noch, aber ist nicht so schlimm. Ich wünsche einen schönen Tag und viel Spaß mit den 80 Mark, ne? Ja, vielen Dank. Alles klar, tschüss, Silvia. Ja, tschüss. It's German. Unite, unite, to rock. 7.26 Uhr, RTL, guten Morgen, Deutschland. Den nächsten Preis können Sie gewinnen, übrigens im Lifestyle-Spiel. Und zwar ein Schaummaskenpaket. Ist das was? Um 10 vor 2. Conte, così lontano e diverso. Conte, amico che credevo perso. Io e te. Sotto lo stesso sogno, insieme, unite, unite, Europe. E per te, donna senza frontiere, per te. Le stesse bandiere, io e te, sotto lo stesso cielo, insieme. Thank you. RTL aktuell das Wetter. Um 7:30. Die vergangene Nacht war sehr kühl. Vereinzelt sank die Temperatur bis auf 1 Grad. Heute ist es wechselnd bewölkt, bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad und schwachem westlichen Wind. Morgen wird es stark bewölkt bis bedeckt sein. Es gibt erhöhte Niederschlagsgefahr und die weiteren Aussichten. Es bleibt zu kühl. Die Wetterwerte von heute früh. Luxemburg 3, Düsseldorf 6, Köln, Trier, Saarbrücken 2 Grad. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen A46 von Wuppertal in Richtung Düsseldorf. Zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Elberfeld 5 Kilometer zähfließender Verkehr. A52 von Essen in Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen-Tiefenbruch und dem Ausbauende am Mörsenbrocher Ei 5 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stillstand. A52 von Mönchengladbach in Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Karst und Düsseldorf-Herd 2 Kilometer zähfließender Verkehr. Und nun die Schlagzeilen. Attacke. Israel hat in der Nacht erneut Palästinenserstellungen im Libanon angegriffen. Es war die dritte Offensive binnen 48 Stunden. Krise. In Algerien ist nach den Unruhen der Belagerungszustand verhängt worden. Die Regierung trat zurück, Panzer fuhren auf. Visite. Kreml-Chef Michail Gorbatschow besucht heute Oslo, erhält nachträglich seine Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises. Und mehr dazu in unseren Nachrichten um 8. Das war RTL aktuell, 7.31 Uhr. Es wird 7.35 Uhr und das Wetter ist schlecht. Und wenn Sie nach diesen beiden schlechten Nachrichten früh aufstehen müssen, machen Sie nichts draus. Nehmen Sie es wie die Eagles. Take it easy. Stefan Mawpirowski. Out of the ruins, Gleich 39, RTL, guten Morgen, Deutschland. Inflation und Wirtschaftskrise in Jugoslawien. Vor 2 Jahren strich die Notenbank in Belgrad 4 Nullen, damit ein Brot nicht gleich Millionenbeträge kostete. Die marode Wirtschaft aber sanierten die Behörden nicht. Darum dürfte schon bald die nächste Währungsreform fällig sein. Vielleicht schon ohne die nördlichen Teilrepubliken Slowenien und Kroatien, die Ende des Monats unabhängig sein wollen, gegen den erbitterten Widerstand Serbiens. Demonstrativ. Thank you. Am Morgen, aha. Und early morning, so früh ist es allerdings schon gar nicht mehr. Es ist mittlerweile 7.46 Uhr. In Guten Morgen, Gleitscher. Hier sind Captain Antenne. Love will keep us together. RTL, Guten Morgen Deutschland. Können Sie sich noch an den ersten großen Hit in Deutschland von Bruce Hornsby und The Range erinnern? Hieß The Way It Is. Und genau den gibt's bei uns nach der Werbung. Think that way? Did you really think? about it before you make the rules. He said, son, that's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that? Das Wetter, es ist wechselnd bewölkt, aber es bleibt trocken heute. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 16 und 19 Grad bei schwachem Wind aus West. Morgen dann wird es stärker bewölkt sein bei gleichen Temperaturen. Es kann zu schauerartigen Niederschlägen kommen und die weiteren Aussichten zu kühl für die Jahreszeit. Der RTL Verkehrsservice. Zäh fließende Verkehr auf folgenden Strecken. A1 von Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Köln-Löwenich und Kreuz Köln-Nord 3 Kilometer. A2 von Venlo Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Mörs und Duisburg Neuenkamp 6 Kilometer. A4 von Die Four Tops haben die Stunde eröffnet, die dritte Stunde von Guten Morgen Deutschland, Loco und Acapulco. Hatten wir gehört, es ist 8:08 und hier ist Heinz-Rudolf Kunze mit Wenn du nicht wiederkommst. Oh weia. Ich trinke zu laut und ich rauche zu tief und ich weiß nicht mehr, wann ich zum letzten Mal schlief. Mein Latein ist am Ende, mein Verstand ist zur Kur. Eine Wohnung voll Treibsand, lauter Schaum auf der Uhr. Wenn du nicht wieder nach 8, RTL, guten Morgen, Deutschland. Heute Abend gibt's Fußball und zwar ein erneutes EM-Qualifikationsspiel. Die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, tritt gegen Wales an und in Cardiff ist für uns wie immer Benno. Guten Morgen, Benno. Ja, mein Stefan. Ja, alles klar. Also Willy Wales, der Sohn von Prince Charles und Lady Di, hat was mit dem Golfschläger vor die Birne bekommen, habe ich heute Morgen gelesen. Ich hoffe, das ist kein böses Omen da für euch da unten. Naja, also ich hoffe auch nicht, obwohl alles klar, kann ich nicht mit Ja beantworten. Gestern Abend hat die deutsche Mannschaft ihr Abschlusstraining betrieben, heute geht sie zwar nochmal draußen dann, raus auf den Rasen vor dem Spiel, aber das ist ja dann nicht mehr als so ein bisschen, fast würde ich meinen, Schwangerschaftsgymnastik. Und bei dem Abschlusstraining gestern Abend, da gab es einen Zwischenfall. Leider, da ist dem Bernie Vogt auch wohl so ein bisschen das Herz stehen geblieben. Lothar Matthäus, der Mannschaftskapitän, musste aussteigen. Der hatte ein erhebliches Ziehen, erst ein leichtes Ziehen und dann ein erhebliches Ziehen im rechten Oberschenkel. Muskelverhärtung, der Berti stich aus, hat einen dicken Verband angelegt bekommen. Das sah überhaupt nicht gut aus, stand dann die ganze Zeit am Spielfeldrand und hat zugeguckt, wie seine Jungs, seine Kollegen da noch geackert haben. Wie geht's ihm jetzt? Beim Auslaufen, Stefan, hat er dann wieder mitgemacht, aber ist leicht angeschlagen. Wir alle hoffen trotzdem, dass er heute Abend, wenn es denn im Armsparkstadion losgehen wird, zur Sache gehen wird, im Europameisterschaftsqualifikationsduell der Gruppe 5, dass der Lothar wieder dabei sein kann und vor allen Dingen, dass er unbeschwert aufspielen kann. Ja, völlig klar. Mannschaftsaufstellung gibt es erst eine Stunde vorher, wie immer, ne? Ja, ich kann dir trotzdem eine anbieten, dir und den Hörern, von einer, von der ich glaube, dass sie wohl auch so auflaufen wird. Das ist Bodo Igner im Tor, Thomas Berthold wird Libero sein, dann die Abwehr mit Buchwald, Kohler und Bremer, im Mittelfeld Reuter, Sammer, der sich wahrscheinlich um den Mark Hughes kümmern wird, Matthäus und Doll und die beiden Sturmspitzen sind Rudi Völler und Jürgen Klinsmann. Das Ganze ohne Gewehr, aber wir denken alle, dass das eben die Formation sein wird, die da heute Abend versuchen wird, Wales in der Gruppe 5 von der Tabellenspitze runterzuholen. Die Waliser haben ja 5-2 Tore und 5-1 Punkte, die deutsche Mannschaft 4-2 Tore und 4-0 Punkte. Wo hast du die her, die Aufstellung, geschätzt, Benno, oder hast du einen kleinen Tipp gekriegt? Ah nee, du, das ist ja so, man ist halt im Laufe der Jahre so dicht dran, dass da kriegst du schon mal einen guten Tipp von links, von rechts und ich will jetzt mir auch nicht den Lorbeerkranz umtun und sagen, ich habe das alleine rausgekriegt, sondern man tut sich dann mit ein paar Kollegen zusammen und sagt, versuch du da mal zu checken und dann kommt dann so ein Puzzle dabei raus und wie gesagt, wir glauben, dass das das hinhauen wird, dass ich da die Richtige gesagt habe. Eine Garantie kann ich nicht übernehmen. Und es ist ja auch so, bei Franz Beckenbauer war das fast die Norm. Kurz vor Toreschluss, also kurz vor dem Anpfiff, hatte der meist noch irgendeinen Einfall und schwupps hat er alles umgedreht. Der Berti Vogt schließe ich nicht aus. Kann ja auch bei urplötzlich ganz andere Gedanken haben und beispielsweise, das wäre eine Möglichkeit, den Doll raustun, weiß ich nicht, den Ike Hässler wieder rein. Daran glaube ich allerdings nicht. Aber solche Veränderungen sind natürlich kurzfristig möglich. Wir werden es abwarten, Benno, und drücken den Jungs natürlich die Daumen für heute Abend. Ne? Ja, alles klar. Aber ganz ohne Frage, davon gehe ich aus. Okay, tschüss nach Cardiff. Ciao, Benno. Ciao. 8:17 Uhr, Zeit zum Mitmachen beim RTL. Unser Wunschtelefon ist für Sie geöffnet. Rufen Sie uns an, unsere Telefonnummer in Luxemburg 00352 13 31. Wünschen Sie sich Ihre Lieblingsmusik und vor allem hören Sie sich selbst im Radio und grüßen Sie Ihre Freunde. All das ist möglich, wenn Sie jetzt anrufen 00352 13 31. To be 8.21 Uhr, einen kleinen Fußballnachtrag habe ich noch für Sie, allerdings erst nach der Werbung. Riesennummer gebracht und den Nokia Talkman, das Autotelefon, das ein Mobiltelefon ist, von Nokia aus Finnland, schafft Verbindung von Mensch zu Mensch. 8 und gleich 24, RTL, guten Morgen Deutschland. Wir hatten es ja schon gerade mit dem Fußball. Benno hat berichtet aus Cardiff und da passt eigentlich diese Meldung dazu. Juventus-Turin-Superstar Roberto Baggio. Er hat allerdings sich im Wald hervorgetan und nicht auf dem Fußballfeld, zusammen mit seinem Schwiegervater im Wald. Also nicht, was Sie jetzt denken, nee, die beiden haben zusammen Jagdfrevel begangen. Im Klartext heißt das Kaninchenjagd im Dunkeln per Scheinwerfer. Dabei werden die Tiere geblendet und dann abgeknallt. Sehr schön. Aber Herr Baggio, sowas macht man eigentlich nicht. Als Italiener fängt man allerhöchstens Singvögel und dreht Spaghetti, meinen wir. Oder blenden Sie doch mal Ihre Gegner, dann gibt's wieder ein paar mehr Tore. Und für Jagdfrevel übrigens gibt's eine saftige Geldstrafe. Aber wer bei Juventus spielt, der wird es wahrscheinlich haben. Lingenhausen, 6 Kilometer. Und nun die Schlagzeilen. Haushaltsdebatte. Der Bundestag berät heute über die Finanzpolitik. Die SPD will die von der Koalition beschlossenen Steuererhöhungen angreifen. Geburtstag. Die Metallgewerkschaft feiert in Frankfurt ihr 100-jähriges Bestehen. Unter den Gästen ist auch Kanzler Helmut Kohl. Naturkatastrophe. Der Vulkanausbruch in Japan hat bisher 33 Tote gefordert. 3 Menschen werden noch vermisst. Und mehr dazu in unseren Nachrichten um 9. Und hier das Reisewetter. Kopenhagen meldet bewölkt 13 Grad. London wolkig 15. Paris heiter 17. Lissabon wolkig 20 Grad. Madrid heiter und sehr warm 27 Grad. Mallorca bewölkt und Sprühregen 22 Grad. Tunis wolkig 25. Rom heiter 22 und Athen heiter 26 Grad. Heroes in the land of the free, you can be what you wanna be. Holly Johnson, Americanos. Und das war's von Guten Morgen Deutschland. Ich darf mich verabschieden. Ich wünsche viel Glück bei einem Tag wie kein anderer. Vielleicht haben Sie die Chance und gewinnen heute Ihre Reise. Tschüss, bis morgen. Just holding